Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich all denen, die sich eingeschaltet haben. Wir haben heute Mittwoch, den 22. Mai 2024. Und ja, es geschehen Dinge, die keiner für möglich gehalten hätte, die uns alle ein bisschen in Atem bringen. Es ist schwer, da Erklärungen zu finden und man muss einfach immer wieder sagen, denkt spiegelbildlich. Das ist wohl eines der Dinge, die, wie soll man sagen, eine Grundstrategie hier zu sein scheinen. Und das, was offensichtlich ist, ist in der Regel nicht das, was wirklich geschieht. Ich kann mich noch erinnern, sowohl Donald J. Trump als auch Wladimirovich Putin waren zu sehen mit vielen Rabbinern. Shabbat Lubavitch Rabbinern. Und da ging das immer ganz aufgeregt durchs Land. Die sind ja mit der falschen Seite da verbrüdert. Hat man diese Leute da nochmal gesehen? Nein, meines Wissens nicht. Und das heißt, wenn immer nur das Offensichtliche wahr wäre, dann wäre dieser Krieg schon längst verloren für uns. Weil dann hätten hier die Falschen mit den Falschen sich gemeingestellt. Aber dann wären auch noch andere Dinge passiert, die einfach nur, weil sie so aussehen, dann falsch hätten laufen müssen. Denken wir mal an die Geschichte mit den Spritzen. Da hat Donald J. Trump auch vieles gesagt, was, naja, falsch einordnenbar ist, dass man falsch einordnen kann, wenn man will oder Angst hat. Und wo man vorsichtig sein muss. Ja, der Mann will ja einen Wahlkampf gewinnen. Und der Mann will ja nicht von der Presse, die sein Hauptfeind zu sein scheint, zu offensichtlich abgeschossen werden. Deswegen muss der manchmal was sagen, was vielleicht nicht ganz so in unser Denkkonzept reinpasst, ist aber trotzdem kein Böser. Oder diese Geschichte mit der Ukraine-Hilfe. Unter der Haube war das genau das Richtige. Diese Gelder sind nämlich nicht in die Ukraine geflossen, sondern die waren einfach nur zum Abbezahlen von ohnehin angelaufenen Rechnungen da und die wurden jetzt als Kredit und nicht einfach so rausgehauen. Und da lässt sich dann einiges damit machen im Nachlauf. Da muss man einfach ein bisschen längeren Atem haben und auch etwas hinnehmen können, was zunächst mal so aussieht, als ob es genau falsch rum liefe. Und dann gilt die Regel, think mirror, denkt spiegelbildlich. Jetzt haben wir ja diese Geschichte mit dem International Criminal Court, diesem internationalen Strafgerichtshof. Und Trump hatte ja einen Erlass gegen den International Criminal Court erlassen. Der sah vor, die Mittel von Richtern zu konfiszieren, die gegen US-Bürger oder US-Verbündete ermitteln oder Haftbefehle erlassen. Die USA ist nicht Teil der römischen Statuten und deswegen hat damals Trump gesagt, nö, kann gar nicht sein. Nun, Biden hat diesen Präsidialerlass, diese Executive Order, widerrufen. Und Trump muss das gewusst haben. Und vielleicht, wir wissen ja aber, dass dieser Biden-Schauspieler nicht Biden ist, irgendjemand muss ihm ja den Befehl dazu gegeben haben, dieses Ding zu widerrufen. Und vielleicht war das ja mit in dieser ganzen Wolke von, wir machen das von Trump rückgängig und jenes von Trump rückgängig und dann auch das. Und weil man das wusste, hat man das auch gemacht. Das heißt, Trump hat diesen Erlass gegen den ICC gemacht, weil er wusste, der Biden nimmt das zurück und dann fällt es den Biden auf die Füße, weil jetzt der tiefe Staat gegen den tiefen Staat agieren muss. Oh, durch dieses Widerrufen dieser Executive Order von Trump durch Biden entzieht der tiefe Staat einem der Seinen, nämlich Netanyahu, den Schutz und der steht jetzt schutzlos da. Und Trump ist nicht schuld. Und hier kommt dieses Think Mirror. Also eine Warnung an dieser Stelle. Wenn Trump irgendetwas macht, was zunächst mal schlecht aussieht oder so aussieht, als könnte er von der Gegenseite sein, naja, dann lieber noch ein bisschen warten und lieber zweimal nachdenken. Auch müssen wir immer mal wieder ein bisschen einhalten, wenn wir bestimmte Dinge beobachten und das nicht zu schnell auf uns beziehen. Beispiel. In der Ukraine wurde die Wahl des Präsidenten, die ja jetzt stattfinden müsste, auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, andere Wahlen auch, angeblich wegen des Krieges. Naja, die Ukraine ist ja kein Staat. Und wer dort eigentlich die Wurstfinger in der Marionette drinstecken hat, das sind die Vereinigten Staaten, beziehungsweise der Tiefstaat dort. Das heißt, die haben das zugelassen. Die wussten ganz genau, dass das Kritik gibt und dass man dann sagt, haha, der ist ja jetzt ein Diktator und so weiter. Ja, das ist unsere Sicht der Dinge. Die Sicht der Ohnmächtigen. Die Sicht derer, die sowieso nichts ändern können. Die können sich jetzt erfreuen und können sagen, ja, ja, das ist ja jetzt keine Demokratie mehr und das, was unsere Eliten da reden, ist alles Blech. Die reden ja immer davon, die Demokratie da zu verteidigen und wenn da gar keine mehr ist, naja, dann kann man auch aufhören. Aber wir dürfen nicht vergessen, das eigentliche Land, um das es da in jedem Fall und immer geht, ist die USA. Wir müssen auch ein bisschen runter von unserem hohen Ross. Die ganze Pandemie, das war ja nicht wegen uns, das war ja in der USA. Die hatten eine Wahl und dort gab es diesen Herrn Trump, einen Stein. Und dort war das notwendig geworden, das vorzuziehen. Naja, man musste dann die ganze Geschichte vorziehen und das weltweit machen, weil so ein Virus, der lässt sich nicht auf ein Land begrenzen. Das wäre völlig unglaubhaft gewesen. Aber passiert ist das wegen den Dingen in den USA und nicht wegen den Dingen bei uns oder irgendwo sonst. Und auch jetzt müssen wir ein bisschen runter vom hohen Pferdchen. Wir Europäer spielen keine Rolle. Wir sind Vasallen, wir sind Kolonien. Wir sind Spielbällchen der Großen. Und wir haben immer wieder Regierungen gewählt und zugelassen, dass sie gewählt wurden, die uns solche Dinge wie diese Versklavungs-EU geschickt haben. Und das ist unser Schicksal. Und die haben uns wieder ausverkauft an die Amerikaner. Und insofern gibt es da diese Atlantikbrücke und dann wird einfach der Befehl rübergeschoben und naja, und dann steht ein Kanzler namens Olaf da und darf nichts sagen, wenn uns die Gasleitung unterm Hintern weggesprengt wird. So ist das. Wir spielen keine Rolle. Absolut keine. Wir können nur gewinnen durch all das, was da passiert. Und weil die USA in ihrem Land eine Wahl haben, haben die auch zugelassen, dass da in der Ukraine die Wahl ausgesetzt wird. Und jetzt dürfen wir dreimal weiterdenken. Was ist denn die Voraussetzung für die Aussetzung der Wahl in der Ukraine? Ja, ein Krieg. Und die wollten einen Krieg und die wollen den immer noch. Und dann wollen sie die Wahl in den USA auch aussetzen. So einfach ist das. Naja, und das ist eben das, was wir da in den USA zu erwarten haben werden. Das wird noch lustig. Also es gehört mit in diese ganze Scharade mit diesem Kriegsevent. Naja, und im Iran wird ja auch rumgezündelt und rumgemacht. Wer wäre denn, und das ist doch mal eine ganz legitime Frage, der Nachfolger von Raisi gewesen? Naja, nun, der Junge heißt Mojtaba Khamenei und ist der Sohn von Ayatollah Khamenei. Das wäre der Nachfolger von Raisi gewesen. Naja, und wenn man das weiß, dann schränkt sich die Variantenbreite der Möglichkeiten schon erheblich ein. Also entweder, da bastelt einer an seiner Karriere und dann wäre das dieser Mojtaba Khamenei, oder der tiefe Staat will Iran aus BRICS rauslösen. Und die dritte Möglichkeit wäre, die Weißhüter haben das Ganze vorgetäuscht, um den tiefen Staat und die Khameneis beide gemeinsam zu leimen. Das ist eine auffällige X- oder Twitter-Botschaft von Richard Grenell. Also der hat geschrieben, Khamenei, ich hoffe, Sie machen sich keine Illusionen darüber, dass dies kein Zufall war. Vielleicht ist es die Arbeit Ihres Sohnes, die ihm den Weg zum Führer geebnet hat. Oder vielleicht ist der, in Anführungszeichen, Feind tief in das System eingedrungen. Oder vielleicht sogar das Werk eines ihrer Militär- und Sicherheitskommandanten. Also die dritte große Kraft in diesem Land ist ja das Volk. Ja, und nicht der tiefe Staat alias Khamenei und so weiter. Auch nicht Raisi, sondern das iranische Volk. Und die sind mit diesen Ayatollahs nicht ganz so furchtbar zufrieden. Wir haben gesehen, dass viele da Feuerwerk abgefeuert haben, nachdem der Tod bekannt wurde. Und das gibt zwar ein schönes Defilé da an so einem, für den toten Raisi, aber das lässt sich ja organisieren. Also solche Defilés, die habe ich auch schon im Nahen Osten gesehen, da bei den Palästinensern. Die sind stundenlang und man hat sich gewundert, dass die überhaupt so viele Leute haben, da an irgendeinem Sarg vorbei oder hinter irgendeinem Sarg her. Und dann hat man irgendwann mal die Helikopter-Sicht der ganzen Sache gezeigt und da sind die immer um denselben Häuserblock rum und haben Defilé gespielt. Die sind 10-mal rum, 20-mal rum, 30-mal rum. Man konnte das dann sehen, ja, wenn man draufkommt, dann muss man ja nur warten, bis eine bestimmte markante Person oder eine markante, was weiß ich, da immer wieder und wieder und wieder erscheint. Die muss ja dann zyklisch erscheinen, wenn das immer wieder dieselben Leute sind. Aber allein, dass das so ist, zeigt, dass das organisiert war. Die Feuerwerke, die waren wohl eher weniger organisiert, aber dieses Defilé, ein Raisis Sarg oder was auch immer das war, da kann man das organisieren. Und bei uns werden ja diese Feuerwerke überhaupt verschwiegen. Die sieht man ja nur in den sozialen Medien überhaupt. Öffentlich null. Naja, und zurück im Iran. Die Weißhüte wissen natürlich, dass das Volk die derzeitige Regierung ablehnt. Und wenn wir von Souveränität reden, dann heißt das natürlich die Souveränität des Volks. Und die Weißhüte werden zwar keinen umbringen und werden wahrscheinlich so einen Helikopterabsturz höchstens vortäuschen, aber möglicherweise nutzen sie bestehende Spannungen auch in diesem Sinne ihrer Zielsetzung der Souveränität des Volkes. Ja, die Völker müssen souverän werden. Da ist ohnehin die Frage zu stellen, warum A sind das so uralte Helikopter und warum wird geflogen B zu diesen merkwürdigen Wetterbedingungen und C, und das ist für mich ganz besonders wichtig, normalerweise ist es nicht üblich, dass man zu viele schwere Nasen in einen Hubschrauber reinfriemelt. Wenn der runterfällt, sind 4 schwere Nasen kaputt. Also verteilt man die doch. Und bei uns zum Beispiel gibt es Gesetze oder Verordnungen darüber, dass eben, wenn da irgendwelche wichtigen Nasen rumgurken, die nicht zusammen in einem Zugabteil und nicht zusammen in einem Flieger und nicht zusammen und bla. Ihr versteht, was ich meine. Wie kann das sein, dass der Außenminister und dieser Ministerpräsident da gemeinsam in einem Helikopter sitzen? Jetzt sind sie beide unten gelandet, aber ziemlich hart. Und dann auch noch mit einem uralt Helikopter. Ich weiß nicht, wie alt, es war ein russisches Modell, aber Asbach. Und dann gibt es auch noch die Frage, ist denn das, was da am Berghang zerschellt ist, wirklich der Helikopter? Ich meine, das ist ja wieder so glücklich, nicht? Da fliegt das Ding, ne, mitten in den Wald rein, mitten in den Hang und bumm und schell und dann fällt es runter in 1000 Scherben. Und jetzt, naja klar, sind die Farben wirklich dieselben? Ist die Kennung wirklich dieselbe? Oder ist das wieder so eine Prigozhin-Nummer? Ich meine, man kennt das ja, ne? Da fliegt einer gegen Berg, bumm, Scherben, alles weg und dann heißt ja, Flieger abgestürzt und bla. Und die verpixelten Aufnahmen, die man dann da sieht, lassen überhaupt keine Rückschlüsse zu. Und man kann sich da jetzt im Kopfkino vorstellen, was da angeblich oder auch nicht passiert ist, aber ist das denn tatsächlich so? Und das ist natürlich spannend und wir müssen es leider abwarten und aussitzen. Ich kann euch das auch nicht sagen, aber es gibt eine ganze Reihe Fragezeichen an Stellen, wo man diese Fragen auch ganz legitimerweise stellen sollte. Zum Beispiel auch Folgendes. Covid. Da kommt jetzt so viel raus. Und alles wiederum direkt vor der US-Wahl. Ja, Moment mal. Wer sagt uns denn dann, dass das alles rauskommt, weil die Weißhüte das wollen? Na gut, dass sie das wollen, ist ja klar. Aber die Strategie kann auch eine andere sein, nämlich der tiefe Staat könnte auch meinen, er lässt diese Entdeckungen da zu und lässt die Veröffentlichungen darüber zu, damit bestimmte Stimmen von Trump zu Robert F. Kennedy gehen. Das ist ja vielleicht der Plan und das mag ja vielleicht auch ein Plan der Weißhüte sein, dass man mit diesem RFK da schon lange im Bunde steckt. und den da seine Spritzenaversion da rumwedeln lässt, damit genau das passiert. Und vielleicht wird der tiefe Staat auch da lernen müssen, dass da die Falschen ein Bündnis haben gegen ihn. Wir tun uns natürlich freuen darüber, dass auch für uns am Rande hier in der Besatzungsregime Deutschlandzone so ein bisschen Wahrheit abfällt. Aber wie gesagt, wir sind die Kolonie. Für uns ist das nicht gemacht. Für uns sind das nur Krümel. Ja, also diese Nummer ist einfach America first. Und das ist von Anfang an gesagt worden. Wenn für uns dabei ein kleines bisschen abfällt, dann ist das ein Abfallsprodukt. Das ist nicht so, dass das wegen uns gemacht würde. Das, was wegen uns gemacht wird, das ist ganz anders. Das sieht man, diese vielen kleinen Erdbeben. Und man sieht diese vielen Überschwemmungen, bis dann plötzlich irgendwo ein Stöpsel gezogen wird und das Wasser magisch verschwindet. Ich glaube, dass da wirklich etwas bei uns geschieht, was wirklich im Endeffekt dann für uns ist. Vergesst bitte nicht, dass diese Gegend, wo es da jetzt wieder so furchtbar feucht wurde, erstens mal eine Gegend ist, wo also ziemlich viele und auffällig viele merkwürdige Linke herkommen. Und man darf ja auch sich erinnern, dass dieser Dachdecker aus dem ehemaligen sogenannten Osten, eigentlich ist es ja Mitteldeutschland, ja auch aus dem Saarland kam. Und da kommen eine ganze Reihe Leute her, die ich nicht so absonderlich anziehend bei Wahlen fände. Und es ist auch so ein bisschen dieses Gebiet, wo viele Kinder verschwinden und wo Ärzte, die Dinge über Kinder aufdecken, dann auch verschwinden und so weiter und so fort. Da müsst ihr euch auch mal Gedanken machen, warum das ausgerechnet die Stelle ist, wo das so viel passiert. Und auch die Dinge, die wir in dem Rechtssystem USA sehen, diese Scharade, die da abläuft, das ist unter der Brille America first und think mirror. Also Amerika zuerst und denkt spiegelbildlich zu sehen. Also da hat jetzt dieser Justizminister Garland sich einfach geweigert, dem Auftrag des Kongresses zu folgen und bestimmte Dinge rauszugeben. Es geht gar nicht darum, was jetzt genau das ist, irgendwelche Protokolle, die er nicht hergeben will. Und er geriert sich wie I am the law, ich bin das Gesetz. Genauso wie dieser Herr Fauci so tat als I am the science oder I am science, ich bin Wissenschaft oder ich bin die Wissenschaft. Ja, es fehlt jetzt nur noch, dass der Biden sagt, l'état c'est moi. Ah nein, das ist die falsche Sprache. Also der würde dann sagen, I am the state. Ich bin der Staat. Und was passiert? Ja, zunächst mal nichts. Dass das natürlich nicht für unsere BRD-Verhältnisse gedacht ist und auch nicht für europäische Verhältnisse, ist völlig klar. Denn so ein Untersuchungsausschuss im Kongress in Amerika, die haben Machtbefugnisse, die haben sogar eigene Gefängniszellen. Während irgendein Untersuchungsausschuss in der Brit, der hat gar nichts. Ja, das ist eine Kasperle-Show. Und dadurch, dass die Staatsanwälte weisungsgebunden sind, können sie ja nichts ermitteln. Ja, sie sind abhängig von den Landes- und Bundesministern für Justiz. Und wenn die zurückpfeifen, und das tun die gegebenenfalls auch auf Order, die von höher kommt, daher ja diese Parteienhierarchien, naja, und dann kann das gar nicht passieren. Das heißt, der Untersuchungsausschuss ermittelt, dann kommt irgendwas raus, oh ja, böse, böse, kriegt einer auf die Fingerchen geschlagen, muss notfalls vielleicht sogar zurücktreten, aber das ist das höchste der Gefühle, der wird dann bei vollen Bezügen in Pension geschickt, wir zahlen's, und passieren tut dem nie und nimmer was. In den USA ist das anders. Wenn da jemand ein falsches, also Lügen vor dem Untereid, vor dem Ausschuss im Kongress erzählt, ja, das wird dann schon ein paar Jahre Knast geben. Und deswegen ist das so erstaunlich, dass dieser Garland jetzt da so frech auftritt. Auch, dass diese Hamas-Protestierenden an den Unis da, die kommen einfach nicht ins Gefängnis. Ja? Man sieht genau, dass die Justiz da vollkommen unterwandert ist und irgendwelche Soros-Zöglinge und Soros-Geschmierte einfach sagen, nö, die lassen wir gleich wieder raus. Man braucht sie ja. Man braucht ja jetzt in Zukunft das ganze Fußvolk für Bambule. Und deswegen kann man die ja nicht einsperren. Das ist genau die Absicht dabei. Ja, und dann diese Trump-Prozesse, ja, Cohen und die 60.000 und Stormy Daniels und was die da alles sich haben einfallen lassen. Schaut mal, was ist denn jetzt wirklich das, was kommt? Dieser Richter Juan Merchan, oder wie auch immer man den ausspricht, Juan Merchan, egal wie. Da ist, zumindest wenn man so eine Andeutung von Trump ernst nimmt, ist irgendwann Anfang Juni ein Urteil zu erwarten. Und was ist, wenn jetzt Biden den Richter anweist, Trump ins Gefängnis zu stecken, weil ja später im Juni war ja die Debatte angesagt. Das wird der frühere Termin für die Debatte Trump-Biden. Naja, und jetzt denken wir mal wieder, ja, der Biden könnte den Richter anweisen, den Trump rechtzeitig ins Gefängnis zu bringen, damit ihm diese Debatte erspart bleibt, aber ohne den Gesichtsverlust erleiden zu müssen, dass er derjenige ist, der aus Demenz oder sonstigen Gründen diese Debatte absagt, beziehungsweise seine Partei. Und was ist dann da zu sehen? Ja? Also zunächst mal ist klar, Trump lebte 72 Jahre lang ohne irgendeinen Eintrag in irgendeinem Führungszeugnis. Und kaum stellt er sich da zur Wahl, hat er plötzlich 92 Anklagen. Sonderbar. Ja, aber jetzt nochmal, think mirror. Wer sitzt denn da wirklich zu Gericht und wer ist der Richter oder die Jury? Und wenn man das macht, dann stellt man fest, aha, das amerikanische Volk sitzt da und beobachtet das Ganze als Jury und die werden irgendwann sagen, das reicht. Wir haben genug gesehen, um ein Urteil zu fällen. Und wir wollen, dass dieser Mist verschwindet in den tiefsten Regionen dieser Geschichte und nie wieder kommt. Und das ist das Spiel, das ist das eigentliche Spiel. Darauf läuft's raus. Auf nichts anderes als nur darauf. Und deswegen, Leute, wir müssen immer gucken, wo hängt die große Glocke und was ist die wirkliche Absicht. Und dann kann man einfach mit diesem Think Mirror und MAGA, also America First, so ein bisschen schlussfolgern, was da eigentlich die eigentlichen Ziele sind und was die eigentlichen Zusammenhänge sind, nämlich die größeren. Und ganz sicherlich, wenn wir das immer mit einer europäischen Brille sehen, und ich sag nochmal, wir sind die Sklaven und die Kolonien von diesem, ja, ich sag mal immer, angloamerikanischen Piratenstaat, ja, diesem tiefen Staat. Und wir spielen da keine Rolle. Und wir kommen natürlich zu falschen Sichtweisen, wenn wir das aus dieser Brille oder mit dieser Brille angucken, aus diesem Blickwinkel beobachten, dann kommen wir nicht weit. Wir müssen das aus der Blickrichtung des amerikanischen Volks sehen. Und dann haben wir eine Chance. So, das soll es mal gewesen sein. Heute ist ein bisschen kürzer. Dafür haben wir schon ein paar Mal überzogen. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und ciao.